Folge 4 von 24. Und da sind wir wieder zurück im lustig vor sich hin ratternden Wüstenexpress, wo Friedrichsberg und Dahl ihren Parkplatz suchenden Freund vermissen. Vielleicht sollten wir mal Straten anrufen. Wo habe ich denn mein Handy? Ich rufe eben Straten an. Meine Güte, bis du dein Handy rausgekramt hast. Egal. Friedrichsberg. Straten. Nein, umgekehrt. Wie? Ich bin Straten. Ja, klar. Ich habe nur darauf geantwortet, als du dich mit meinem Namen gemeldet hast. Ja, aber ich bin Straten. Und ich Friedrichsberg. Sag ich doch, ich bin schon ganz durcheinander. Wo bleibst du? Ja, tut mir leid, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, aber ich habe in unmittelbarer Bahnhofsnähe keinen Parkplatz gefunden. Und deswegen habe ich mich kurzfristig entschlossen, mein Auto zurück nach Hause zu fahren, um es dort sicher in meine Garage zu stellen. Spart ja auch Geld und so steht's am sichersten. Ja, und jetzt sitze ich im Taxi und wir fahren mit Vollgas dem Wüstenexpress hinterher. Und der unglaublich freundliche Taxifahrer meint, Entschuldigung. Was ist denn doch? Wann hatten Sie noch mal gesagt, erreichen wir den nächsten Bahnhof? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, aber so ungefähr. Wie sieht da, wenn man da sieht? Ja klar, ich meine nur, weil ich ja meinen Zug jetzt noch erwischen... Früher losfahren, entspannt ankommen. Ja, dafür ist es leider nun mal zu spät. Deshalb sitze ich ja jetzt bei Ihnen im Taxi. Wenigstens eine grobe Einschätzung? Also hören Sie mal, wenn Sie jetzt hier anfangen zu nerven, ne, dann können Sie auch gleich zu Fuß weiter. Nein, nein, wunderbar. Sie haben ja recht. Hast du gehört? Wenn wir da sind, sind wir da. Friedrichsberg? Ja? Also, der unglaublich freundliche Taxifahrer gibt sich hier wirklich die größte Mühe. Es wäre nur schön, wenn er mehr als 40 Stundenkilometer... Aber jetzt hetz mich nicht. Ja, völlig richtig. Also, er eilt, aber er kann leider mit letztlicher Gewissheit nicht auf die Minute genau sagen, nicht mal grob, wann wir den Zug erreichen. Also. Gut, dann werden wir ja sehen, wann du uns eingeholt hast. Genau das sagt der liebenswerte Taxifahrer hier auch. Mein Bruder hat doch da einen Freund bei der Kriminalpolizei... Hauptkommissar Heidenreich? Genau der. Tu mir doch bitte einen Gefallen und ruf den Kommissar an, dass er den nächsten ICE festsetzen muss, der in, bedenkt mal den Streckenverlauf und die Fahrtrichtung des Zuges, den Siegen in den Hauptbahnhof einfährt, aus Dresden kommend. Dahl und ich haben einen Mord beobachtet. Was? Ja, als der Zug mit uns auf gleicher Höhe fuhr. Der Mörder war ein schwarzbärtiger, finsterer Typ, der aber als 30-jährige Frau mit Kinderwagen den Zug verlassen wird und in Wirklichkeit die wandlungsfähige Silvia Kolkarek ist. Die Synchronschwimmerin? Genau die. Und der Kinderwagen? Tarnung. Aber woher kennst du... Ja, ich schaue mit Dahl gerne mal Synchronschwimmen. Ist der einzige... Sport, den du anschaust. Woher weißt du das? Ich hatte so eine plötzliche Eingebung. Und Dressur? Nein, lieber Sauerbraten. Oh, die Reise geht ja schon gut los. Die große Polkarek, eine Mörderin. Ja, das Abenteuer ist schon in vollem Gange. Deshalb sieh zu, dass du bald auf den Wüstenexpress aufspringst. Vielleicht kennt mein Taxifahrer eine Abkürzung. Nee, da verdiene ich ja weniger. Ja, das klingt auch nach einem Plan. Na dann, bis hoffentlich gleich. Tschüss. Ja, super. Also, Straten hat zum Glück einen freundlichen Taxifahrer erwischt, der ihn schnell zu unserem nächsten Halt bringen wird. Puh, dann bin ich aber beruhigt. Ja, ich auch. Können wir uns endlich etwas entspannen. Friedrichsberg. Ja. Der Mord im anderen Zug. Mhm. Bis jetzt ein bisschen viel Mord und Totschlag. Also, für den Beginn einer ruhigen Reise. Aber das war doch wirklich nur ein verblüffender Zufall. Oder etwa nicht? Mein lieber Dahl, merk dir mal eins. Brauche ich jetzt was zu schreiben? Das Unzufälligste am Zufall ist der Zufall. Der passiert oft und das mit voller Absicht so zufällig, dass es eigentlich kein Zufall sein kann. Doch wer immer hinter der Absicht des unzufälligen Zufalls oder zufälligen Unzufalls steckt, das kann nur der Zufall sein. Ob zufällig oder nicht. Ich bin schon bei Unzufälligste raus gewesen. Ja, ich habe mir gerade auch nicht zugehört. Und ich frage mich nach wie vor, was wollten der Pirat und die Mumie von uns? Im Auto? Da, ja? Die wollten, dass wir unser Ziel nicht erreichen. Ja, aber wir sind doch schon im Zug. Ja, das ist ja auch nicht unser eigentliches Ziel. Ach, sondern? Wohin fährt denn der Wüstenexpress? Ja, erstmal Recklinghausen, Herten. Ja, und jetzt nicht so kleinteilig. Nee? Das Ziel, da, das Ziel. Wenn du mich so fragst? Ja. Ich habe keine Ahnung. Du hast doch die Tickets. Wüstenexpress? Hm? Wüste. Wüste? Ja, so ein Wüstenexpress wird ja wohl kaum in die Antarktis gondeln, oder? Ja, aber was wollen wir denn in der Wüste? Im Sand buddeln? Hast du deine Förmchen am Mann? Nee, das tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. Ja, da hättest du ja mal was von sagen können, dass wir zum Buddeln nach Ägypten fahren. Und da knöpfen wir uns dann die Pyramiden vor. Was machen wir? Pyramiden. Davon gibt's doch schon genug dort. Wir machen ja auch keine neuen, wir knöpfen uns die alten vor. Ich bin nicht schwindelfrei, das sag ich dir gleich. Und ich habe eine Dreieckphobie. Ich habe einen Notruf von einem alten Freund erhalten, Archäologe. Der kennt sich mit Schlippen und Sand aus und dem werden wir etwas unter die Arme greifen. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Ich hab's doch am Rücken. Weiß Straten davon? Selbstverständlich. Gott sei Dank. Nicht. Oh. Ich hab gedacht, wir machen etwas Entspannungsurlaub. Mit einer Anreise im Zug? Sehr unwahrscheinlich, oder? Oh Gott, jetzt, wenn man's laut hört, wo man so drüber nachdenkt, dann hast du uns die Reise nur geschenkt... Damit ich nicht alleine buddeln muss, ja. Ich dachte, du kriegst so leicht Blasen an den Händen. Eben. Und da kommt ihr ins Spiel. Na, da weiß ich ja wenigstens schon, auf was ich mich freuen kann. Genau. Immerhin geht es um den Schatz einer uralten Königin. Hallo, auf geht's, Freunde. Hier ist der mobile Fremdenführer eures Vertrauens. Ich hoffe, es geht euch Bingo. Draußen rauschen wir an der Lorelei vorbei. Oh, ich hoffe, die olle Jungfrau hat sich bei den Temperaturen was übergeschmissen. Sonst holt sie sich einen fetten Schnupfen. Und kämmet ihr güldenes Haar dabei im Abendsonnenschein. Auf dem Felsen. Ja, ja, versteht einer die Frauen. Ciao. Was mit dem Knopf? Ja. Wo treffen sich die meisten Frauen? Gerade, wenn sie sich nicht kennen. Richtig. Auf der Toilette. Meistens bringen sie sich schon eine Freundin mit, denn sie gehen in den seltensten Fällen allein. Ein Phänomen, dem in den letzten Jahren von Seiten der Wissenschaft viel zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen worden ist. Ob sie zu zweit besser können oder mehr kommt, geht man zu zweit, oder ob es schlicht geselliger so ist, man weiß es nicht. Selten kommt es vor, dass sie so dringend müssen, dass eine Pinkelpartnerin nicht zur Hand ist und sie wohl oder übel alleine die Toilette aufsuchen müssen. Tja. Nur dann besteht allerdings Raum für Neues. Ja. Und eine Begegnung mit einer möglichen neuen Pinkelpartnerin steht nichts mehr im Wege. Wie im folgenden Fall. Rein zufällig vom Spiegel. Sie haben auch Rose 67? Bitte? Der Lippenstift. Ja. Rose 67. Ach so, ja. Ich sage immer Rose 7, also ah. Rose 67, ja, ja. Okay. Ich benutze nur Rose 67 seit Jahren. Mhm. Nicht auszudenken, wenn Sie den mal aus dem Programm nehmen würden. Mit anderem Lippenstift wäre ich eine ganz andere Frau. Mein Gott, sind Sie immer so überspannt? Finden Sie? Dann haben Sie meinen Mann noch nicht kennengelernt. Was? Der nervt noch mehr als Sie? Sie machen sich keine Vorstellung. Doch, doch, doch, doch, doch. Ich bin ja schließlich auch verheiratet. Oh, und Ihre? Oh, fragen Sie besser nicht. Wie lange haben Sie den denn schon? Vergessen. warten Sie, 27 Jahre. Oh, Glückwunsch. Bei mir sind es schon 29. Ach, du liebe Güte. Und wo ist Ihre gerade? Tja, solange nicht in meiner Nähe ist, ist mir das eigentlich egal. Ach, so oft Sie auch weg sind. Wenn Sie wieder da sind, sind Sie immer noch zu wenig weg gewesen. Hm? Vergessen Sie es. Was haben Sie denn sagen wollen? Es wäre besser, wenn Sie gar nicht da wären. Unsere Männer. Ja, so, sagen Sie was. Wo ist Ihre denn jetzt? Tja, wahrscheinlich in der Barbiere inhalieren. Ach. Und Ihre? Oh, der ist nie zufrieden mit dem, was wir haben. Wahrscheinlich versucht er gerade, ein besseres Abteil zu bekommen. Gott, was geht der mir auf die Eierstöcke? Ja. Meiner mir auch. Ja? Säuft den ganzen Tag, labert nur Müll und wenn er nicht gerade säuft oder labert, dann rülpst oder furzt er. Eine einzige fleischgewordene Peinlichkeit auf Beinen. auf krampfadrigen Beinen. Wir reden über die wie über Hunde. Ja, nur, dass man unsere Männer nicht an einem Rastplatz festbinden und einfach einschläfern lassen kann. Ach, gutes Stichwort. Mhm. Oh, warum haben wir uns dieser nervtötenden Kreatur nicht schon längst entledigt? Bequemlichkeit? Feigheit? Mutlosigkeit? Ach. Angst vor Erfolgen? Und deswegen leiden wir freiwillig seit fast 30 Jahren. Wir haben uns einlullen lassen. Oh. Wissen Sie was? Hm? Wir haben ja eine ganz schön lange Fahrt vor der Brust. Ja, und mir graust es auch schon. Was halten Sie davon? Wir überlegen uns, wie wir diese alten, sabbernden Säcke einfach loswerden. Ja, wie sollen wir das denn anstellen? Ja, wir ermorden sie gleich hier im Zug. Während der Fahrt? Naja, jedenfalls solange wir hier unterwegs sind. Oh, aber wie wollen wir das denn anstellen? Ganz einfach. Wir beide hacken einen perfekten Plan aus. aus, geben uns gegenseitig ein Alibi und sind so, schwupps, unsere Pflegefälle los. Klingt gut. Und das Beste ist, wir kennen uns eigentlich nicht. Wir haben uns bis jetzt noch nie gesehen. Wir sind uns nirgendwo vorher begegnet. Und damit es richtig rund wird, Sie bringen meinen Mann um, ich bringe Ihren Mann um. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was? Das wir hier machen. Zwei alte Krähen-Spinnenmordpläne. Gab's da nicht mal einen Film? Die Vögel? Nee, aber so in etwa. So sehr mich der alte Idiot auch nervt. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihn um die Ecke bringen sollte. Tja. Raucher? Nein, danke. Habe ich mir abgewöhnt. Nee, nicht Sie, Ihr Mann. Oh, und wie ein wandelnder Aschenbecher. Dann würde ich seine Flugmann-Blausäure trinken. Nach 8 Glimmstängeln müsste er hinüber sein. Ach, das schafft er in einer Stunde. Meinen Sie nicht, dass er das schmeckt? Welche Marke raucht er denn? Rothändel. Oh, wo gibt's sie denn noch? Ach, nur im sortierten Fachhandel. Und für den Fall, dass diese Tierschleudern doch einmal verboten werden, hat er im Keller ein Lager für mindestens ein Jahr errichtet. Ekelhaft! Aber wenn es so ist bei der Marke, schmeckt man ja eh nichts mehr, auch sonst nichts. Und wie würden Sie meinen Mann umbringen? Ich kenne den noch gar nicht. Gerade darum. Also, ich könnte ihn zum Beispiel aus dem Zug schmeißen. Oh. Wenig kreativ, aber effektiv. Ja, und die Ruhe wäre wiederhergestellt. Wie heißen Sie eigentlich? Ah, ich bin Brigitte. Und Sie? Tessa. Ach, sagen wir du? Zu wem? Zueinander. Ach so, ja. Tessa. Also Tessa, wie machen wir das jetzt? Was denn? Ach so, du bringst meinen Mann um und ich deinen. Und warum bringst du nicht gleich beide Männer um? Oder ich meinen und du deinen? Ja, weil du einen Grund hast, einen Mann umzubringen. Und ich habe einen guten Grund, meinen Mann umzubringen. Ach, aber ich habe keinen Grund, deinen Mann umzubringen, weil ich ihn da gar nicht kenne. Stimmt. Ebenso wenig hast du einen Grund, meinen Mann umzubringen. Deshalb bringst du ja meinen Mann um und ich deinen. Sonst könnten wir gleich jeweils unsere Männer umbringen. Oh, das wird ja immer komplizierter. Um den ganzen noch eine Krone aufzusetzen, bringst du meinen Mann um, während ich mit einigen befreundeten Damen im Spa dieses Zuges sitze. Der Wüstenexpress hat ein Spa. Ja klar, sonst hätten mich doch keine 10 Pferde in diesen rollenden Pferd gebracht. Und während ich also da drin meine Anwendungen erhalte, bringst du meinen Mann um. Ein Spa. So ein bisschen Entspannung würde mir auch gut tun. Ja, die tritt dann ja ein, wenn du deinen Mann los bist. Außerdem kannst du danach immer noch ein Bad nehmen. Jetzt brauchst du aber erstmal noch ein Alibi, während ich deinen Mann entsorge. Ach, ist ja nicht einfach. Man weiß nie, wann und wie Gift wirkt. Ach, wieder wahr. Wie viel raucht er denn so am Tag? 3 Schachteln. Und dann lebt er noch bei dem Kraut? Ja, ich dachte auch, das erledigt sich von selbst. Ja, jetzt helfen wir eben nach. Warte mal. Wenn der 3 Schachteln am Tag raucht, dann raucht er also alle halbe Stunde mindestens eine Zigarette und hat die 8 Stück binnen eines halben Tages spätestens inne. Für die Zeit finden wir auch ein passendes Alibi für dich, Brigitte. Haben wir einen Plan? Ja. Lass ihn uns bald ausführen, Tessa. Brigitte! Weiter geht's mit Folge 5. Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka und ich habe noch einen Tipp für Sie. Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Wer ist der Mörder? Du hast ihn erschossen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben. Ja, was soll ich denn glauben? Ja, er ist tot. Der Tote? Er ist tot. Tot, sagen Sie? Stimmt das? Nein. Das heißt ja. Ich begreife das nicht, Edgar. So und nicht anders klingen Kriminalhörspiele aus alter Zeit, als die Bänder in den Aufnahmeateliers noch rauschten und die Mikrofone keine Gnade mit leichten Versprechern und raschelnden Skriptseiten hatte. Krimis hießen damals »Der Mörder kommt um 11«, »Haus mit Vergangenheit« oder »Angst im Schloss«. Es war die Ära der Monofunk-Krimis aus dem Dampfradio. Wir grüßen alle unsere Hörer. Und genau diese Hörspielraritäten holen wir zurück. In Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Dort laufen die schönsten aus der Zeit gefallenen, aber herrlich nostalgischen Radioschätze noch einmal. Fundstücke aus den Funkhäusern. Ich bin Bastian Pastewka und darf Ihnen die besten Knisterkrimis der ARD vorstellen. Ich höre immer eine Radiostation an. Das ist schön, aber im Podcast geht es schneller. Kein Mucks, Ihre Hörspielwundertüte aus der ARD-Audiothek. Also muss ich hier Krimis hören? So ist es. Viel Spaß und kein Mucks.